Der Zauberberg von Thomas Mann. 9. Teil. Bearbeitung Valerie Stegele. Komposition Michael Riesler. Regie Ulrich Lampen. Mynheer Peperkorn des Weiteren. Mynheer Peperkorn blieb im Haus Berghof während dieses ganzen Winters, so viel davon noch übrig war, und bis ins Frühjahr hinein, so dass es zuletzt noch zu einem recht denkwürdigen gemeinsamen Ausflug, auch Settembrini und Nafta waren dabei, ins Flüelatal und zum dortigen Wasserfall kam. Zuletzt noch? Und danach blieb er also nicht länger? Nein, länger nicht. Er reiste ab? Ja und nein. Ja und nein? Bitte keine Geheimniskrämerei. Man wird sich zu fassen wissen. Er war viel krank. Intermittierendes Tropenfieber. Ein Tag Fieber, 3 Tage beschwerdefrei. Und Hans Castorp hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, ihn zu besuchen, wenn er bettlägerig war, und mit ihm zu plaudern. Mit der Neugier eines Bildungsreisenden ließ er das Wesen von Peperkorns Persönlichkeit auf sich wirken. Dass diese Persönlichkeit als Klavdia Chauchats Reisebegleiter und also als gewaltige Störung auf den Plan getreten war, war ein Punkt, durch den er sich in seinen Wertungen und in seiner aufrichtig achtungsvollen Teilnahme nicht beirren ließ. Er ist einfach ein Mann von Format. Gemessen an ihm sind Settembrini und Nafta, die sich so pädagogisch um meine arme Seele raufen, die reinsten Zwerge. Ja, auf sie passt wirklich der Ausdruck, den Peperkorn in jener Nacht für mich gebraucht hat. Schwätzerchen sind sie. Und so saß Hans Castorp bei Peperkorn in dessen elegantem Schlafzimmer und ließ sich, übrigens ungewöhnlich zusammenhängend, von dem königlichen Manne erzählen. Von Urwäldern und Plantagen, exotischen Rauschmitteln und Schlangengiften. Aus den orangegelben Beeren des Krähenaugenbaums, der an der Koromantelküste wächst, gewinnt man zum Beispiel das Trichnin. Frau Chauchat machte sich währenddessen dies und jenes im Zimmer zu schaffen, verschwand auf eine Weile und kehrte auf leisen Sohlen wieder. Man kann sagen, Heilmittelkunde und Toxikologie sind ein und dasselbe. Ein Gift kann heilen, und mit einem einzigen Schlage in Sekundenfrist töten. Ich unterbreche das Gespräch ungern, aber ich fürchte, die Unterhaltung ermüdet Sie, mein Freund. Sie könnten aufs neue Fieber bekommen. Auch an Peperkorns fieberfreien Tagen verbrachte Hans Castorp manche Stunde mit ihm und seiner Reisebegleiterin. Man machte Spaziergänge zusammen, an denen die Herren Ferge und Wesal sich beteiligten, und bald auch Settembrini und Nafta, die mit Peperkorn und endlich auch mit Klavdia Chauchat bekannt zu machen, Hans Castorp sich geradezu glücklich schätzte. Ziemlich buntscheckig, mein neuer Freundeskreis. Aber zumindest haben sich trotz aller Spannungen und stillen Feindseligkeiten alle daran gewöhnt, dass sie sich nicht aneinander gewöhnen. Wunderlich hin und her laufende Beziehungen. Klavdia Chauchat, die höhere Peperkorns, gleichwohl aber immer etwas beunruhigt und innerlich spitzig, weil sie den Ritter einer fernen Faschingsnacht auf so gutem Fuße mit ihrem Gebieter sah, Hans Castorp, arg verliebt und damit abhängig, leidend und dienend, Settembrini und Nafta. Mit ihrer spürbaren leisen Gehässigkeit gegen Klavdia Chauchat, die Missstimmung des Erziehers gegen die Frau als störendes und ablenkendes Element, eine stille und ursprüngliche Gegnerschaft, die die ewigen Widersacher vereinigte, weil ihre Zwietracht sich darin aufhob. Sagen Sie mir in Gottes Namen, Ingenieur, was Sie an diesem Peperkorn finden. Das ist doch ein dummer alter Mann. Mir steht der Verstand still. Alles wäre klar, wenn Sie in seiner Gesellschaft nur die seiner gegenwärtigen Geliebten suchten. Aber es ist unmöglich, nicht zu sehen, dass Sie sich beinahe mehr um ihn kümmern als um Sie. Ach, Dummheit, Herr Settembrini. Es gibt so viele verschiedene Arten von Dummheit und die Gescheitheit ist nicht die beste davon. Hallo, da habe ich was geprägt, glaube ich, ein Beaumont. Wie gefällt es Ihnen? Sehr gut. Ich sehe erwartungsvoll Ihrer ersten Aphorismensammlung entgegen. Vielleicht ist es noch Zeit, Sie zu bitten, dass Sie darin gewissen Betrachtungen Rechnung tragen, die wir gelegentlich über das menschenfeindliche Wesen des Paradoxons angestellt haben. Aber Sie sehen mich doch gar nicht auf der Jagd nach Paradoxen mit meinem Beaumont. Es war mir nur darum zu tun, auf die großen Schwierigkeiten hinzuweisen, die die Bestimmung von Dummheit und Gescheitheit bereitet. Das geht so sehr ineinander über, das ist zuweilen ein komplettes Mysterium. Und es muss doch erlaubt sein, sich um Mysterien zu kümmern. Vorausgesetzt, dass das ehrliche Bestreben vorhanden ist, ihnen nach Möglichkeit auf den Grund zu kommen. Mysterium, ich bitte Sie, Ingenieure. Ich frage Sie, können Sie leugnen, dass Peeperkorn uns alle in die Tasche steckt? Natürlich nicht vermöge seiner Gescheitert, nicht aus geistigen Gründen, aber doch auch nicht aus körperlichen, nicht seiner breiten Kapitänsschultern wegen und weil er jeden von uns mit der Faust niederstrecken könnte. Und doch spielt ganz ohne Zweifel das Körperliche eine Rolle dabei. Denn die Wirkung ist da, das Dynamische. Und wir werden in die Tasche gesteckt. Dafür ist uns nur ein Wort an die Hand gegeben und das heißt Persönlichkeit. Ein Mysterium, das über Dummheit und Gescheitheit hinausliegt. Und da Sie, Herr Settembrini, so sehr für Werte sind, so ist die Persönlichkeit am Ende doch auch ein positiver Wert, sollte ich denken. Absolut positiv. Wie das Leben. Kurzum, ein Lebenswert. Hans Castorp verhaspelte sich neuerdings nicht mehr bei solchen Erklärungen, obgleich er noch immer rot dabei wurde. Er ging seines Weges wie ein Mann. Sie leugnen, sich auf der Jagd nach Paradoxen zu befinden. Unterdessen wissen Sie genau, mein Freund, dass ich Sie ebenso ungern auf der Jagd nach Mysterien sehe. Indem Sie aus der Persönlichkeit ein Geheimnis machen, laufen Sie Gefahr, der Götzenanbetung zu verfallen. Sie verehren eine Maske. Sie sehen Mystik, wo es sich um Mystifikation handelt. Ich bitte Sie, Mystifikation. Haben Sie nie in Schauspielerkreisen verkehrt? Kennen Sie nicht diese Mimenköpfe, in denen sich die Züge Julius Cäsars, Goethes und Beethovens vereinigen und deren glückliche Besitzer, sobald sie den Mund auftun, sich als die erbärmlichsten Tröpfe unter der Sonne erweisen? Gut, ein Naturspiel, aber doch nicht nur. Denn da diese Leute Schauspieler sind, müssen sie ja Talent haben. Und das Talent ist selbst über Dummheit und Gescheitheit hinaus. Es ist selbst ein Lebenswert. Mein Herr Peeperkorn hat auch Talent. Da können Sie sagen, was Sie wollen. Setzen Sie in eine Ecke eines Zimmers Herrn Nafta und lassen Sie ihn einen Vortrag über Gregor den Großen und den Gottesstaat halten. Höchst hörenswert. Und in der anderen Ecke steht Peeperkorn und sagt nichts als solche Abgerissenheiten wie durchaus, erlauben Sie mir, erledigt. Sie werden sehen, die Leute werden sich um Peeperkorn versammeln, alle um ihn. Und Nafta wird ganz allein da sitzen mit seiner Gescheitheit. Schämen Sie sich der Erfolgsanbetung. Ich verlange nicht, dass man sich um Herrn Nafta schart. Er ist ein arger Quertreiber, aber ich bin geneigt, auf seine Seite zu treten, angesichts der imaginären Szene, die Sie ausmalen. Verachten Sie nur das deutliche, präzise und logische, das human zusammenhängende Wort. Verachten Sie es zu Ehren irgendeines Hokuspokus von Andeutung und Gefühlscharlatanerie. Und der Teufel hat sie schon ganz und gar. Ich versichere Ihnen, er kann oft ganz zusammenhängend sprechen, wenn er warm wird. Er erzählt mir gelegentlich von Drogen und asiatischen Giftbäumen. So interessant, dass es fast unheimlich ist. In der Tat. Mit solchen Wundern kann ich nicht aufwarten. So meine ich das doch nicht, Herr Settembrini. Auf jeden Fall müssen Sie erlauben, dass man Ihre Sachlichkeit und Gemütsruhe bewundert, Ingenieur. Sie streift ein wenig das Groteske, wenn man bedenkt, dieser Ölgötze hat Ihnen schließlich Ihre Beatrice weggenommen, um die Dinge beim Namen zu nennen. Und Sie? Es ist beispiellos. Schlicht und einfach Temperamentsunterschiede, Herr Settembrini. Natürlich, Sie als Mann des Südens, Sie würden wohl Gift und Dolch zu Rate ziehen oder jedenfalls die Sache gesellschaftlich leidenschaftlich gestalten, kurz hahnenmäßig. Ich aber bin gar nicht männlich auf die Art, dass ich im Manne nur das nebenbuhlende Mitmännchen erblicke. Hab ich ihm denn was vorzuwerfen? Hat er mir wissentlich etwas angetan? Da müsste ich mich schon eher an Sie halten. Und dazu habe ich auch wieder kein Recht, überhaupt nicht. Und in Hinsicht auf Peeperkorn ganz besonders nicht. Denn er ist erstens eine Persönlichkeit, was schon allein etwas für Frauen ist. Und zweitens hat er einen Point d'honneur, eine Ehrenpuschel. Und das ist das Gefühl, das Leben. Ich weiß, ich schwatze da Unsinn, aber ich will lieber ein bisschen faseln und dabei etwas Schwieriges halbwegs ausdrücken, als immer nur tadellose Hergebrachtheiten von mir geben. Sprechen Sie ruhig, wie Ihnen zumute ist, junger Freund. Das ist ein Zug, den man unbedingt loben muss. Vergleichsweise am besten erging es Hans Castorps herabgesetzten Freunden und Lehrern immer noch dann, wenn geistige Lüfte wehten und sie auf den gemeinsamen Spaziergängen zanken und disputieren konnten. Mynheer wirkte im Freien nicht ganz so großartig wie in geschlossenem Raum. Handelte es sich jedoch nicht länger um Witz und Wort, sondern um Irdenpraktisches, um Fragen und Dinge, in denen Herrschernaturen sich eigentlich bewähren, dann war's um sie geschehen. Sie wurden unscheinbar, traten in den Schatten und Peperkorn ergriff das Zepter. Die Neuerungsliebe der Kirche hat durch die Jahrhunderte darin bestanden, den lebenzeugenden Gedanken zu inquirieren, zu erdrosseln, im Rauch ihrer Scheiterhaufen zu ersticken. Heute lässt sie sich durch ihre Emissäre für umwälzungsfroh erklären, mit der Begründung, ihr Ziel sei es, Freiheit, Bildung und Demokratie durch Pöbeldiktatur und Barbarei zu ersetzen. In der Tat, eine schauerliche Art widerspruchsvoller Konsequenz, konsequenten Widerspruchs. An dergleichen Widerspruch und Folgerichtigkeit lassen Sie selbst es auch nicht fehlen, mein Herr. Sie schätzen sich zwar als Demokrat ein, aber sie äußern sich sehr wenig volks- und gleichheitsfreundlich, sondern legen vielmehr eine sträfliche aristokratische Hochnäsigkeit zutage, indem sie das zu stellvertretender Diktatur berufene Weltproletariat als Pöbel bezeichnen. Meine Herren, gut. Meine Herren, perfekt, vortrefflich. Ich möchte das durchaus höchst wichtig, höchst strittig. Allein erlauben Sie mir die Luft, die charaktervolle Föhnluft dieses Tages mit ihrem Frühlingsaroma. Ich fürchte, wir machen uns eines Schweren. Wir entziehen uns, meine Herrschaften, wir entziehen uns in unverantwortlicher Weise den heiligsten... Peperkorn war stehen geblieben, zurückgebeugt, mit dem Hut die Augen beschattend, und alle folgten seinem Beispiel. Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit in die Höhe. Auf jeden schwarzen, kreisenden Punkt dort oben. Das ist, wenn mich nicht alles, meine Herren, und Sie, mein Kind, das ist ein Adler, Jupiters Vogel, der König seines Geschlechts, der Leune Lüfte. Er kreist über uns im Blauen, schwebt ohne Flügelschlag. Er hat einen Schnabel von Eisen und Fänge von ungeheurer Kraft. Gevatter, was kreist und spähst du? Stoß nieder! Deine Fänge müssen in Eingeweide verstrickt sein und dein Schnabel triefen von Blut. Bravo, bravo. Großartig haben Sie das gesagt, begeisternd. Damit war es um die Teilnahme der Spaziergänger für Naphtas und Settembrinis Antinomien getan. Zumal Peperkorn wie so oft eine Einkehr ganz außer der Zeit ins Werk setzte. Ein Schmausen und Zechen mit klassischen ländlichen Gaben und Veltliner Rotem, so viel das Herz begehrte. Es gibt noch zwei kurze Unterredungen aufzuzeichnen, zwei wunderliche Konversationen unter vier Augen, geführt zu jener Zeit von unserem unheldischen Helden mit Klafdia Shosha und ihrem Reisebegleiter, mit jedem einzeln. Die eine fand in der Halle statt, um eine Abendstunde, während die Störung droben im Fieber lag, die andere eines Nachmittags an Mynheers Lager. Der Concierge ist fort. Geben Sie mir schon eine Briefmarke. Briefmarke? Ich habe keine. Wie, keine Briefmarke? Tant pis pour vous. Nicht in Bereitschaft, eine Dame gefällig zu sein? Das enttäuscht mich. Ich schreibe nie Briefe. An wen sollte ich wohl schreiben? Ich habe niemanden. Ich habe gar keine Fühlung mehr mit dem Flachland. Es gibt bei uns ein Volkslied, worin es heißt, ich bin der Welt abhanden gekommen. So steht es mit mir. Nun, dann geben Sie mir schon wenigstens eine Zigarette. Sie verlorene Mensch. Es scheint, damit sind Sie versehen. Ja, damit immer. Wie käme man ohne das wohl aus, nicht wahr? Man nennt das eine Leidenschaft, wenn einer so fragt. Ich bin offen gestanden gar kein leidenschaftlicher Mensch. Aber ich habe Leidenschaften, phlegmatische Leidenschaften. Es beruhigt mich außerordentlich zu hören, dass Sie kein leidenschaftlicher Mensch sind. Übrigens, wie denn auch wohl? Sie müssten aus der Art geschlagen sein. Leidenschaft, das ist um des Lebens willen leben. Aber es ist bekannt, dass ihr um des Erlebnisses willen lebt. Leidenschaft, das ist Selbstvergessenheit. Aber euch ist es um Selbstbereicherung zu tun, Sissa. Sie haben keine Ahnung, dass das abscheulicher Egoismus ist und dass ihr damit eines Tages als Feinde der Menschheit dastehen werdet. Oh, gleich Feinde der Menschheit? Ihr Frauen, moralisiert doch nicht so ins Blaue hinein. Ob einer um seiner selbst willen lebt oder um des Lebens willen, das weiß er doch selber nicht. Und niemand kann es genau und sicher wissen. Ich meine, die Grenze ist fließend. Da gibt es egoistische Hingabe und hingebenden Egoismus. Ich glaube, es ist im Ganzen, wie es in der Liebe ist. Natürlich ist es wohl unmoralisch, dass ich nicht recht darauf achten kann, was du mir sagst, sondern in erster Linie froh bin, dass wir zusammensitzen. Und dass ich dir sagen kann, wie beispiellos gut dich diese engen Manschetten um deine Handgelenke kleiden. Und diese dünne Seide um deine Arme herum. Deine Arme, die ich kenne. Ich gehe. Bitte geh nicht. Ich werde die Umstände berücksichtigen. Und die Persönlichkeiten. Worauf man denn doch wenigstens wird rechnen dürfen bei einem Menschen ohne Leidenschaft. Ja, siehst du? Du spottest und schilst mich aus, wenn ich... Du willst gehen, wenn ich... Man ist gebeten, weniger lückenhaft zu sprechen, wenn man verstanden zu werden wünscht. Soll ich denn kein bisschen teilhaben an deiner Übung im Erraten von Lückenhaftigkeiten? Das ist nicht gerecht. Gerechtigkeit ist eine phlegmatische Leidenschaft, im Gegensatz zu Eifersucht, mit der phlegmatische Leute sich unbedingt lächerlich machen würden. Siehst du? Lächerlich. Gönne mir also mein Phlegma. Ich wiederhole. Wie käme ich ohne das wohl aus? Wie hätte ich ohne das zum Beispiel das Warten auf dich aushalten sollen? Voyons, mon ami. Ich will mich weiter nicht aufhalten über die Form, in der Sie mit närrischer Hartnäckigkeit zu mir reden. Sie werden dessen schon müde werden. Und schließlich bin ich nicht zimperlich, keine entrüstete Bürgersfrau. Nein, denn du bist krank. Die Krankheit gibt dir Freiheit. Sie macht dich genial. Wir wollen über Genie ein andermal reden. Jetzt verlange ich, dass Sie mir sofort ausdrücklich bestätigen, dass ich mit Ihrem Warten, wenn Sie gewartet haben, nichts zu schaffen habe. Dass ich Sie nicht dazu ermutigt, es Ihnen auch nur erlaubt hätte. Gern, Klaftia, gewiss. Du hast mich zum Warten nicht aufgefordert. Ich habe aus freien Stücken gewartet. Ich verstehe vollkommen, dass du Gewicht darauf legst. Sogar Ihre Zugeständnisse haben etwas Impertinentes. Überhaupt sind Sie ein impertinenter Mensch, Gott weiß wieso. Selbst Ihre Bewunderung, Ihre Unterordnung hat etwas Impertinentes. Glauben Sie nicht, dass ich das nicht sehe? Ich sollte überhaupt nicht mit Ihnen sprechen, deswegen und auch darum nicht, weil Sie von Warten zu reden wagen. Nun, es war etwas hart, Klaftia, auch für einen Menschen von phlegmatischen Leidenschaften. Hart für mich und hart von dir, dass du mit ihm zusammenkamst. Aber ich sagte dir ja, dass ich sie nur als eine Traumnacht auffasse, die unsrige. Und dass ich dir deine Freiheit zugestehe. Schließlich habe ich nicht umsonst gewartet. Denn du bist wieder da, wir sitzen beieinander, wie damals. Wenn freilich oben auch dein Reisebegleiter im Fieber liegt. Der große Peperkorn, der dir diese Perlen geschenkt hat. Du liebst ihn sehr? Leidenschaftlich? Er liebt mich. Und seine Liebe macht mich stolz und dankbar und ihm ergeben. Du wirst das verstehen, oder du bist der Freundschaft nicht würdig, die er dir widmet. Sein Gefühl zwang mich, ihm zu folgen. Urteile selbst. Ist es den Menschen möglich, sich über seine Gefühle hinwegzusetzen? Nein, das war selbstverständlich ganz ausgeschlossen. Wie sollte eine Frau es wohl fertigbringen, sich über sein Gefühl hinwegzusetzen? Über seine Angst, um das Gefühl, ihn sozusagen in Gethsemane im Stich zu lassen? Obgleich oder vielmehr, weil seine Liebe viel Beängstigendes haben muss. Ja, mir ist oft bange. Ich fürchte mich manchmal vor dem Alleinsein mit ihm, dem innerlichen Alleinsein, Düsse. Er ist beängstigend. Ich fürchte zuweilen, es möchte nicht gut ausgehen mit ihm. Halt, ist es nicht gemein, dass wir über ihn sprechen? Gewiss nicht, Klaftia. Wir können in aller Ehrfurcht davon sprechen, denn es hat alles Format bei ihm. Und wir erniedrigen weder ihn noch uns, wenn wir es menschlich zur Sprache bringen. Da wir so beieinander sitzen heute Abend, will ich es zugeben. Ich habe mich geärgert an deinem Phlegma und dass du dich auf so guten Fuß mit ihm stelltest. Dennoch hat es mich gefreut und ich war dir dankbar, dass du ihm Respekt erwiesen hast. Wollen wir Freundschaft halten, ein Bündnis schließen für ihn? Wie man sonst gegen jemanden ein Bündnis schließt. Ein Bündnis für ihn. Ja. Gibst du mir darauf die Hand? Ich wüsste gern einen guten Menschen an meine Seite. Enfin, wenn du es hören willst, ich bin vielleicht deshalb mit ihm hierher gekommen. Zu mir? Das ist schön. Oh, Klavdia, das ist ganz außerordentlich. Du bist mit ihm zu mir gekommen und du willst sagen, mein Warten sei dumm und unerlaubt und ganz umsonst gewesen? Das wäre im höchsten Grade linkisch, wenn ich das Anerbieten deiner Freundschaft nicht zu schätzen wüsste. Der Freundschaft mit dir für ihn. Sie hatte ihn auf den Mund geküsst. Es war ein russischer Kuss. Von der Art derer, die in diesem weiten, seelenvollen Lande getauscht werden an hohen christlichen Festen im Sinne der Liebesbesiegelung. Da aber ein junger Mann und eine ebenfalls noch junge Frau ihn tauschten, so fühlen wir uns, während wir davon erzählen, unwillkürlich von ferne an Dr. Krokowski erinnert, der in seinen Vorträgen von der Liebe in einem leise schwankenden Sinn zu sprechen pflegte, so dass niemand recht sicher sein konnte, ob es Frommes oder leidenschaftlich-Fleischliches damit auf sich hatte. Es wäre ohnehin höchst lebensunfreundlich, in Dingen der Liebe zwischen Frommem und Leidenschaftlichem reinlich zu unterscheiden. Ist es nicht groß und gut, dass die Sprache nur ein Wort hat für alles, was man darunter verstehen kann? Das ist vollkommene Eindeutigkeit in der Zweideutigkeit. Denn Liebe kann nicht unkörperlich sein in der äußersten Frömmigkeit und nicht unfromm in der äußersten Fleischlichkeit. Sie ist immer sie selbst. Während also die Lippen Hans Castorps und Frau Chauchats sich im russischen Kusse finden, verdunkeln wir unser kleines Theater zum Szenenwechsel. Denn nun handelt es sich um die zweite der beiden Unterredungen, und wir erblicken in der trüben Beleuchtung eines zur Neige gehenden Frühlingstages, zur Zeit der Schneeschmelze, unseren Helden am Bette des großen Peperkorn, bei einer seiner üblichen Krankenvisiten. Ich schwitze etwas. Willkommen, junger Mann. Im Gegenteil, nehmen Sie Platz. Peperkorns weiß umflammtes Königsgesicht war gerötet und kleine Tropfen standen ihm auf Stirn und Oberlippe. Wie gewöhnlich stand Rotwein neben seinem Bett. Es ist durchaus. Ich möchte durchaus das Wort anerkennenswert. Absolut. Es ist sehr freundlich von Ihnen, einen kranken alten Mann. Nicht doch, mein Herr Peperkorn. Ich bin es, der sehr dankbar zu sein hat, dass ich ein bisschen hier sitzen darf. Ich komme aus rein egoistischen Gründen. Es ist gut, junger Mann. Oder vielmehr, Sie meinen es gut. Ich bin überzeugt davon. Es war angenehm gestern Nachmittag. Jawohl, noch gestern Nachmittag. An jenem gastlichen Ort, wo wir die vortreffliche Salami-Wurst mit Rühreiern und diesen gesunden Landwein... Großartig war es. Wir haben es uns alle ganz unerlaubt schmecken lassen. Das war Salami von echtem Schrot und Korn. Herr Settembrini war ganz gerührt davon. Er aß sie sozusagen mit feuchten Augen. Er ist ja ein demokratischer Patriot und hat seine Bürgerpike am Altar der Menschlichkeit geweiht, damit die Salami in Zukunft an der Brennergrenze verzollt wird. Er ist ein ritterlicher und heitergesprächiger Mann. Ein Kavalier. Obgleich es ihm offenbar nicht vergönnt ist, häufig seine Kleidung zu wechseln. Überhaupt nicht vergönnt. Ich kenne ihn nun schon lange Zeit und bin sehr befreundet mit ihm. Das heißt, er hat sich meiner aufs Dankenswerteste angenommen. Aber nie habe ich ihn anders gesehen, weder im Sommer noch im Winter, als in den gewürfelten Hosen und dem fasrigen Doppelreiher. Es ist ein Triumph über die Ärmlichkeit, wie er die alten Sachen trägt. Ja, ein ritterlicher und heiterer Mann. Wenn auch nicht ohne Vorurteile. Madame, meine Reisebegleiterin, schätzt ihn nicht sonderlich, wie Sie vielleicht bemerkt haben werden. Oh ja. Erledigt. Ich denke nicht daran zu behaupten, dass er es je im Punkte der Artigkeit... perfekt, lieber Freund, durchaus einwandfrei. Allein es ist da doch eine Grenze, eine Zurückhaltung, in die Madames Stimmung gegen ihn menschlich in hohem Grade... verständlich macht. In hohem Grade rechtfertigt. Besonders wenn man in Anschlag bringt, wie sehr die Frauen in ihrem Verhalten zum Manne abhängig sind von dem Verhalten des Mannes zu ihnen. So gibt es da nicht zu verwundern. Die Frauen, so möchte ich mich ausdrücken, sind reaktive Geschöpfe. Sie fragen eine Frau, liebst du ihn denn? Er liebt mich so sehr, antwortet sie ihnen mit Augenaufschlag. Nun stellen Sie sich eine solche Antwort im Munde von unsereinem vor. Ich möchte wissen, von welcher Selbsteinschätzung diese weibliche Antwort eigentlich zeugt. Findet die Frau, dass sie dem Manne grenzenlose Ergebenheit schuldet, der ein so niederes Wesen wie sie mit seiner Liebeswahl begnadet? Urdinge, klassische Tatsachen. Sie rühren junger Mann an heilige Gegebenheiten. Den Mann berauscht seine Begierde. Das Weib verlangt und gewärtigt von seiner Begierde, berauscht zu werden. Daher unsere Verpflichtung zum Gefühl, daher die entsetzliche Schande der Gefühllosigkeit, der Ohnmacht, das Weib zur Begierde zu wecken. Trinken Sie ein Glas Rotwein mit mir? Es ist zwar nicht meine Stunde, aber einen Schluck auf Ihr Wohl zu trinken, bin ich immer bereit. Das labt. Erlauben Sie mir, dass ich mir noch einmal... Er verschüttete etwas Wein beim abermaligen Einschenken. Das Laken war dunkelrot befleckt. Ich wiederhole. Daher unsere religiöse Verpflichtung zum Gefühl. Denn das Gefühl, junger Mann, ist göttlich. Der Mensch ist göttlich, sofern er fühlt. Gott schuf ihn, um durch ihn zu fühlen. Der Mensch ist nichts als das Organ, durch das Gott seine Hochzeit mit dem erweckten und berauschten Leben vollzieht. Versagt er im Gefühle, so bricht Gottes Schande herein. Es ist die Niederlage von Gottes Manneskraft, eine kosmische Katastrophe, ein unausdenkbares Entsetzen. Ich folge Ihrem Gedankengang zu meiner größten Belehrung. Sie entwickeln da eine theologische Theorie. Und Sie lieben Madame? Peperkorn wandte Hans Castorp sein Königsantlitz mit dem wehzerrissenen Mund zu. Ob ich... Das heißt, ich verehre Frau Chauchat selbstverständlich schon in ihrer Eigenschaft als ihre... Ich bitte. Mit zurückdämmender Kulturgebärde streckte er die Hand aus. Ich erhebe gegen niemanden einen Vorwurf. Gegen niemanden. Allein mir fällt auf, im gegenwärtigen Augenblick etwa freue ich mich, gut, junger Mann, durchaus gut und schön. Gleichwohl sage ich mir, kurz und gut, Ihre Bekanntschaft mit Madame ist älter als die unsere. Er weiß also, wie viel er wohl weiß. Sie haben schon Ihren vorigen Aufenthalt an diesem Orte mit ihr geteilt. Außerdem ist sie eine Frau von reizvollsten Eigenschaften und ich bin nur ein kranker alter Mann. Sie ist heute Nachmittag, um Einkäufe zu machen, ohne Begleitung hinab in den Kurort. Ich frage mich, wie kommt es, dass Sie, junger Freund, dass Sie dem ritterlichen Antriebe, ich bitte, mich aufs Wort zu verstehen. Aufs Wort, mein Herr Peperkorn. Die Dinge liegen hier doch etwas anders als gewöhnlich. Das Vorrecht hat der Kranke, ob Mann oder Frau. Die Vorschriften der Ritterlichkeit treten dagegen zurück. Sie sind vorübergehend unpässlich, mein Herr Peperkorn. Ihre Reisebegleiterin ist vergleichsweise gesund. Da glaube ich ganz im Sinne von Madame zu handeln, wenn ich... Kurzum, meine Situation, finde ich, ist korrekt. Sie entspricht der allgemeinen Sachlage. Sie entspricht namentlich meinen aufrichtigen Empfindungen für Ihre Person, mein Herr Peperkorn. Und somit glaube ich, auf Ihre Frage, denn Sie richteten wohl eine Frage an mich, eine befriedigende Antwort erteilt zu haben. Eine sehr angenehme. Ich lausche mit unwillkürlichem Vergnügen auf Ihr behendes kleines Wort, junger Mann. Er springt über Stock und Stein und rundet die Dinge zur Annehmlichkeit. Allein befriedigend? Nein. Nicht? Das tut mir leid. Dahin musste es ja kommen. Darauf wollte es hinaus. In Ihren Äußerungen liegt eine gewisse Rigorosität, eine Strenge und Gezwungenheit, die mir mit Ihrer Natur nicht übereinzustimmen scheint, obgleich sie mir aus Ihrem Verhalten in gewisser Beziehung bekannt ist. Es ist die nämliche Gezwungenheit, die Sie bei unseren gemeinsamen Unternehmungen Madame gegenüber an den Tag legen. Mynheer sprach an diesem Nachmittag in ungewöhnlich präzisem und geschlossenem Stil, trotz seiner Erschöpfung durch den Fieberanfall. Sie vermeiden es zum Beispiel ausnahmslos, sie anzureden. Sie sagen nicht Sie zu ihr. Dafür sind Sie mir eine Erklärung. Das ist eine Schuld. Eine Schuldigkeit, junger Mann. Aber mein Herr Peperkorn... Jetzt geht's auf Biegen oder Brechen. Und man weiß nicht, was geschieht. Kann ich noch lügen? Es ginge vielleicht. Aber ich will eigentlich gar nicht. Ich darf Sie auf den Umstand hinweisen, dessen Sie selbst nicht unkundig sein werden, dass Sie soeben blass geworden sind. Bis in die Lippen hinein. Ach. Hans Castorp blickte nicht auf. Angelegentlich beschäftigte er sich mit den roten Flecken auf dem Laken. Es war an jenem Abend, der mir den Vorzug Ihrer Bekanntschaft gebracht hat. In gehobener Stimmung suchten wir zu vorgerückter Stunde Arm in Arm unser Nachtlager auf, und vor meiner Tür richtete ich die Aufforderung an Sie, Sie möchten Madame zum Abschied auf die Stirn küssen. Sie verwarfen rundweg meine Anregung mit der Begründung, Sie empfänden es als unsinnig, mit meiner Reisebegleiterin Stirnküsse zu tauschen. So, das hat er also auch gemerkt. Im Grunde wollte ich wohl damals, dass er es merkte und es sich merkte. Sonst hätte ich es nicht gesagt. Aber was nun? Mir schlägt mein Herz nicht wenig. Wird es einen Königskoller von erstem Range geben? Vielleicht täte ich gut, mich nach seiner Faust umzusehen, die möglicherweise schon über mir schwebt. Sie werden nicht bestreiten, dass das eine Erläuterung war, die selbst der Erklärung bedurft hätte. Eine Erklärung, die Sie mir bis zur Stunde schuldig geblieben sind. Sind Sie gewillt, diese Schuld jetzt abzutragen? Peperkorn umfasste Hans Castorps rechtes Handgelenk und zwang ihn, ihm ins Antlitz zu schauen. Sie lasen einer in des anderen Augen, der große Alte und der unbedeutende junge Mann. Sie waren Klaftjas Geliebter bei ihrem vorigen Aufenthalt. Mein Herr Peperkorn, es widersteht mir im höchsten Grade, Sie zu belügen. Und ich suche nach einer Möglichkeit, das zu vermeiden. Es ist nicht leicht. Ich prahle, wenn ich Ihre Feststellung bestätige. Und ich lüge, wenn ich sie leugne. Sprechen Sie deutlicher, junger Mann. Das ist so zu verstehen. Ich habe lange Zeit, sehr lange Zeit mit Klavdia, verzeihen Sie, mit Ihrer gegenwärtigen Reisebegleiterin zusammen in diesem Haus gelebt, ohne sie gesellschaftlich zu kennen. Ich habe Klavdia in meinen Gedanken nie anders als du genannt und auch in Wirklichkeit nie anders. Denn der Abend, an dem ich mich ihr näherte, war ein Faschingsabend, ein unverantwortlicher Abend, in dessen Verlauf das du auf traumhafte und unverantwortliche Weise vollen Sinn gewann. Es war aber zugleich der Vorabend von Klavdias Abreise. Vollen Sinn gewann. Sie haben das sehr artig. Er hatte Hans Castorps Handgelenk losgelassen und legte den Kopf auf die Seite, sodass es einem Abwenden des Gesichtes gleichkam. Ich habe Ihnen so richtig wie möglich geantwortet, mein Herr Peperkorn, und mich gewissenhaft bemüht, weder zu viel noch zu wenig zu sagen. Es kam mir vor allem darauf an, Sie bemerken zu lassen, dass es gewissermaßen frei steht, jenen Abend mitzählen zu lassen oder nicht, dass er ein aus aller Ordnung und beinahe aus dem Kalender fallender Abend war, der 29. Februar, und dass es also nur eine halbe Lüge gewesen wäre, wenn ich Ihre Feststellung geleugnet hätte. Peperkorn hatte die Hände auf dem weinbesudelten Laken gefaltet. Sein Kopf lag noch immer zur linken Seite gedreht. Ich habe es vorgezogen, Ihnen die Wahrheit zu sagen, auf die Gefahr hin, dadurch Ihres Wohlwollens verlustig zu gehen, was, ganz offen gestanden, ein empfindlicher Verlust für mich wäre. Ich kann wohl sagen, ein wirklicher Schlag, den man wohl in Vergleich stellen könnte mit dem Schlag, den es für mich bedeutete, als Frau Chauchat nicht allein, sondern als Ihre Reisebegleiterin hier wieder eintraf. Sie lieben sie noch? Entschuldigen Sie, mein Herr Peperkorn, aber... Meine Empfindungen für Sie, Empfindungen größter Hochachtung und Bewunderung, würden es mir nicht als schicklich erscheinen lassen, Ihnen von meinen Empfindungen für Ihre Reisebegleiterin zu sprechen. Und teilt sie diese Empfindungen auch heute noch? Ich sage nicht, dass sie sie jemals geteilt hat. Das ist wenig glaubwürdig. An mir ist natürlich nicht viel zu lieben. Was habe denn ich für ein Format? Urteilen Sie selbst. Wenn es da zu einem 29. Februar kommen konnte, so ist das einzig und allein der weiblichen Bestechlichkeit durch die primäre Wahl des Mannes zuzuschreiben. Sie folgte dem Gefühl. Wie sie es in ihrem Falle weit gehorsamer tat und wie sie es aller Wahrscheinlichkeit nach schon manches liebe Mal getan hat, darüber muss jeder sich klar sein, der in die Lage kommt. Halt! Sollte es nicht gemeint sein, dass wir so über sie sprechen? Nein, da glaube ich, sie völlig beruhigen zu können. Es ist ja von menschlichen Dingen die Rede. Gut, fahren Sie fort. Denn sie ist ja eine geniale Existenz. Und der Mann hinter dem Kaukasus bewilligt ihr ihre Freiheit und Genialität, sei es aus Stumpfheit, sei es aus Intelligenz. Ich kenne den Burschen nicht. Jedenfalls tut er wohl daran, sie ihr zu bewilligen. Denn es ist die Krankheit, die sie ihr verleiht, das geniale Prinzip der Krankheit, dem sie untersteht. Und jeder, der in die Lage kommt, wird guttun, seinem Beispiel zu folgen und sich nicht beklagen, weder rückwärts noch vorwärts. Sie beklagen sich nicht? Er wandte ihm das Antlitz wieder zu. Der große, wehzerrissene Mund stand halb geöffnet, wie bei einer tragischen Maske. Ich dachte nicht, dass es sich um mich handle. Meine Worte bezwecken, dass Sie sich nicht beklagen, mein Herr Peppercorn, und mir nicht um früherer Vorkommnisse willen Ihr Wohlwollen entziehen. Darauf kommt es mir an in dieser Stunde. Dessen ungeachtet muss es ein großer Schmerz gewesen sein, den ich Ihnen unwissentlich zugefügt habe. Es hat mir bedeutend zu schaffen gemacht und tut es heute noch, das leugne ich nicht. Und ich habe mich absichtlich nach Kräften an die positive Seite der Sache gehalten, das heißt an meine aufrichtigen Verehrungsgefühle für Sie, mein Herr Peppercorn, worin übrigens nebenbei eine kleine Bosheit gegen Ihre Reisebegleiterin lag, denn die Frauen sehen es gar nicht besonders gern, wenn ihre Liebhaber zusammenhalten. In der Tat. Er verbarg ein Lächeln, indem er mit der hohlen Hand über Mund und Kinn strich, als bestünde Gefahr, dass Frau Chauchat ihn lächeln sehe. Auch Hans Castorp lächelte diskret, und dann nickten sie beide im Einverständnis vor sich hin. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen, nein, ich habe sie im Theater gesehen, wie ein gutmütiger Junge, ein Soldat, es mit einer reizenden Zigeunerin zu tun bekommt. Ein wildes, fatales Frauenzimmer. Und sie tat es ihm dermaßen an, dass er vollständig entgleiste, ihr alles opferte, fahnenflüchtig wurde und sich in jeder Richtung entehrte. Als er so weit war, hatte sie genug von ihm und kam mit einem Matador daher, einer zwingenden Persönlichkeit mit prachtvollem Bariton. Es endete damit, dass der kleine Soldat, kreideweiß im Gesicht und in offenem Hemd, sie vor dem Zirkus mit seinem Messer erstach, worauf sie es übrigens geradezu angelegt hatte. Es ist eine ziemlich beziehungslose Geschichte, auf die ich da komme, aber schließlich, warum fällt sie mir ein? Bei der Nennung des Messers war mein Herr Peppercorn kurz beiseite gerückt und hatte seinem Gaste forschend ins Auge geblickt. Jetzt richtete er sich auf und stützte sich auf den Ellbogen. Junger Mann, ich bin nun im Bilde. Erlauben Sie mir aufgrund Ihrer Mitteilungen eine loyale Erklärung. Wäre mein Haar nicht bleich und wäre ich nicht mit malignem Fieber geschlagen, so sehen Sie mich bereit, Ihnen von Mann zu Mann, die Waffe in der Hand, Genugtuung zu geben. Ein Duell? Für die Unbill, die ich Ihnen unwissentlich angetan und zugleich für diejenige, die meine Reisebegleiterin Ihnen zugefügt und für die ich ebenfalls aufzukommen habe, perfekt, mein Herr. Sie sehen mich bereit. Wie aber die Dinge liegen, so erlauben Sie mir, einen anderen Vorschlag dafür einzusetzen. Ich erinnere mich eines gehobenen Augenblicks, gleich zu Anfang unserer Bekanntschaft, da ich, angenehm berührt von Ihrem Naturell, im Begriffe stand, Ihnen das brüderliche Du anzubieten. Ich komme heute darauf zurück. Junger Mann, wir sind Brüder. Ich erkläre uns dafür. Sie sprachen von einem Du vollen Sinnes. Auch das Unsere wird vollen Sinn haben, den Sinn der Brüderlichkeit im Gefühl. Nehmen Sie Ihr Glas, junger Mann, kreuzen Sie den Arm mit mir und trinken Sie auf diese Weise. Trinken Sie aus. Perfekt, junger Mann. Erledigt. Hier meine Hand. Bist du zufrieden? Das ist natürlich gar kein Ausdruck, Herr Peperkorn. Ich bin hoch beglückt, will ich lieber sagen, und kann es noch gar nicht fassen. Das ist eine gewaltige Ehre für mich. Und man darf sich nicht wundern, wenn es mich anfangs abenteuerlich anmutet, die neue Anrede über die Lippen zu bringen, zumal in Klaftias Gegenwart, die vielleicht nach Frauenart nicht ganz einverstanden sein wird mit diesem Arrangement. Lass das meine Sache sein und das andere Sache der Übung und Gewohnheit. Und nun verlasse mich, mein Sohn. Es ist dunkel. Unsere Geliebte kann jeden Augenblick zurückkehren und eine Begegnung zwischen euch wäre eben jetzt vielleicht nicht das Schicklichste. Lebe wohl, Herr Peperkorn. Auf morgen. Ich gehe dermaßen vergnügt und stolz von hier fort, wie ich es mir nicht im Entferntesten hätte träumen lassen. Recht gute Besserung. Es kommen nun mindestens 3 fieberfreie Tage für dich, an denen sie allen Anforderungen gewachsen sein werden. Das freut mich, als ob ich du wäre. Gute Nacht. Mynheer Peperkorn, Schluss. Es war Mai geworden, als der lange geplante Ausflug zum Wasserfall im Flüeler Tal stattfand. Während der letzten Wochen hatte der gesellige Verkehr der Gruppe unter dem Übelbefinden ihres Oberhauptes gelitten. Peperkorn war viel bettlägerig gewesen. Milz und Leber machten ihm zu schaffen. Auch sein Magen befindet sich nicht in klassischer Verfassung. Übrigens empfand Hans Castorp die Lockerung der Cliquengemeinschaft in gewisser Hinsicht als Erleichterung, denn das neue Du schuf ihm Beschwerden. Es brachte in seine öffentliche Konversation mit Peperkorn dieselbe Gezwungenheit, die diesem an seinem Verkehr mit Klaftia aufgefallen war. Mit wunderlichen Behelfen umschrieb er die Anredeform, soweit sie sich nicht verschlucken ließ. Nun, wie geht es, mein Sohn? Verbindlichsten Dank. Und andererseits? Die Sonne schien, es war ein schöner, aber kühler Tag. Gleich nach dem Mittagessen hatte sich die übliche Gesellschaft getroffen und war in 2 Landauern losgefahren. Hans Castorp bestieg mit Ferdinand Wesal und der Picknickausrüstung das 2. Gefährt. Nicht ohne ein spöttisches Lächeln Klaftias über diese Platzverteilung aufgefangen zu haben. Haben Sie gesehen, wie sie sich über Sie lustig machte, weil Sie allein mit mir fahren müssen? Tja, ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ärgert es Sie sehr, so neben mir zu sitzen? Ach, Frauen lächeln bei jeder Gelegenheit nur um des Lächelns willen. Es ist nutzlos, sich jedes Mal Gedanken darüber zu machen. Außerdem sollten Sie sich nicht immer so krümmen, Wesal. Sie haben, wie wir alle, Ihre Vorzüge und Nachteile. Zum Beispiel spielen Sie sehr hübsch Klavier, das kann nicht jeder. Da reden Sie mir nun so von oben herab zu und wissen gar nicht, wie viel Unverschämtheit in Ihrem Trost liegt und dass Sie mich dadurch nur noch tiefer erniedrigen. Sie haben gut reden und trösten vom hohen Ross herunter, denn wenn Sie derzeit auch ziemlich lächerlich dastehen, so sind Sie doch einmal daran gewesen und waren im 7. Himmel, allmächtiger Gott, und haben Ihre Arme um Ihren Nacken gefühlt und all das. Mächtiger Gott, es brennt mir im Schlund und in der Herzgrube, wenn ich daran denke. Und sehen im Vollbewusstsein dessen, was Ihnen zuteil geworden, auf mich herab. Schön ist es nicht, wie Sie sich ausdrücken, Wesal. Es ist sogar hochgradig abstoßend. Das kann ich Ihnen sagen, da Sie mir Unverschämtheit vorwerfen. Und Sie legen es auch geradezu an, sich widrig zu machen und krümmen sich unausgesetzt. Sind Sie denn wirklich so ungeheuer verliebt in Sie? Fürchterlich. Das ist nicht zu sagen, was ich auszustehen habe von meinem Durst und meiner Begierde nach ihr. Es wird mein Tod sein. Während sie weg war, fing es an, etwas besser zu gehen. Aber seitdem sie wieder da ist und ich sie täglich vor Augen habe, ist es zuweilen derart, dass ich mir nicht zu helfen weiß. Es gibt so manche Torturen, Castorp. Aber die Tortur der Fleischesbegierde kann man einzig und allein loswerden unter der Bedingung, dass sie gestillt wird. Sonst um keinen Preis. Ich will sie ja nur liebkosen. Castorp. Lieber Castorp, entschuldigen Sie, dass ich winsele, aber Sie könnte mir doch in Gottes Namen zu Willen sein. Bin ich denn kein Mann? Ist ein widerwärtiger Mann kein Mann? Wesal, bist doch leise. Kutscher hört sie. Ach, lassen Sie mich doch noch etwas winseln, Castorp. Denn was habe ich für Nächte? Jede Nacht träume ich von ihr. Ach, was träume ich nicht alles von ihr. Und immer endet es damit, dass sie mich ohrfeigt, schlägt und manchmal auch anspeit. Und dann wache ich auf, mit Schweiß und Schmach und Lust bedeckt. So, Wesal, nun wollen wir mal still sein und uns vornehmen, den Mund zu halten. Ich will Sie ja nicht kränken und gebe zu, dass Sie in großen Schwulitäten sind, aber... Es ist doch ein Menschenbedürfnis, zu reden und sich das Herz zu erleichtern. Es ist sogar ein Menschenrecht, Wesal, wenn Sie wollen. Aber es gibt Rechte, von denen man vernünftigerweise keinen Gebrauch macht. Also waren sie den Rest der Fahrt still, nach Hans Castorps Anordnung. Bald danach hielten die Wagen an einem Waldrand. Von hier aus wollte man zu Fuß zum Wasserfall gehen. Hören Sie? Jetzt lässt es sich noch schüchtern an, aber an Ort und Stelle ist es brutal um diese Jahreszeit. Machen Sie sich gefasst, wir werden unser eigenes Wort nicht verstehen. Schließlich gab eine Wegbiegung den Blick auf die überbrückte Wald- und Felsenschlucht frei, in der der Wasserfall in einer einzigen 7 bis 8 Meter hohen Kaskade niederging. Die Besucher waren dicht herangetreten und betrachteten das Schauspiel mit Erstaunen und Bewunderung. Feucht angeatmet und angesprüht, in Wasserdunst eingehüllt, die Ohren verpolstert vom Lärm. Sie verständigten sich untereinander durch Blicke und Zeichen, denn Worte, selbst unmittelbar ins Ohr geschrien, wären vom Donner des Sturzes übertäubt worden. Peperkorn stand mit hochgeschlagenem Mantelkragen an vorderster Stelle, barhäuptig, die hohe Stirn vom weißen Haar umflammt. Er trank Portwein aus einem silbernen Becher mit Monogramm, den er mehrmals leerte. Und plötzlich begann er zu sprechen. Das Leben ist ein Weib, ein hingespreitet Weib. Perfekt, mit schmalen Armen und schwellenden Schenkeln und halb geschlossenen Augen. Alles stand da, aber alles los. Die Freude besteht. Man sah, wie sein Königsantlitz sich redend bewegte, sein Mund Worte formte, die tonlos blieben, als würden sie in luftleerem Raum gesprochen. Die Niederlage des Gefühls wurde belebt. Vergehung. Mit dieser grauenhaften Blamage. Sie ist das Ende. Hölle zur Verzweiflung. Der Weltuntergang. Perfekt! Höllische Verzweiflung! Der Weltuntergang! Man erkannte an seinen Gebärden und las von seinen Lippen einzelne Wörter, die man von ihm zu hören gewohnt war. Perfekt und erledigt, nichts weiter. Man sah sein Haupt sich schräge neigen, zerrissene Bitternis der Lippen, das Bild des Schmerzensmannes. Was für ein wunderlicher Mensch. Es ist ganz unmöglich, dass er seine eigene Stimme hört. Geschweige, dass wir anderen eine Silbe von dem verstehen können, was er verlauten lässt, ohne dass es verlautet. Wieder hob Peperkorn den Becher, führte ihn im Halbkreis vor den Augen seiner Gäste hin und trank ihn in 2, 3 Schlucken aus, sodass der Boden ganz nach oben stand. Dann gab er das Zeichen zum Aufbruch. War in der Nacht nach diesem Ausflug Hans Castorps Schlaf durch irgendwelche innere Bereitschaft, von der meine Seele nichts wusste, leicht und flüchtig gehalten worden, sodass die leiseste Abweichung vom gewohnten nächtlichen Frieden des Berghofhauses genügte, um ihn hell und wach zu machen? Tatsächlich erwachte er längere Zeit, bevor es an seine Tür klopfte, was kurz nach 2 Uhr geschah. Ja, bitte? Frau Chauchat lässt Sie dringend bitten, gleich in den ersten Stock zu kommen. Ich komme. Er fand die Tür zum Peperkornschen Salon offen stehen und ebenso diejenige zum Schlafzimmer des Holländers, wo alle Lichter brannten. Die beiden Ärzte, die Oberin von Mühlendonk, Madame Chauchat und der malaiische Kammerdiener standen um das rotseidene Bett. Peter Peperkorn lag auf dem Rücken. Seine Hände waren schwärzlich-blau angelaufen. Teile seines Gesichtes ebenfalls. Das schuf beträchtliche Entstellung, obgleich seine königlichen Züge sonst unverändert waren. Der Hofrat winkte Hans Castorp beiseite. Tja, mein Junge, nichts mehr zu machen. Ganze Arbeit. Suizidium? Na, über und über, im Superlativ. Er zog aus der Kitteltasche ein unregelmäßig geformtes Etui und entnahm ihm einen kleinen Gegenstand mit zwei gebogenen stahlblanken Gabelzinken und einer ballonartigen Erweiterung aus schwarzem Gummi. Kapriziös und erfinderisch. Ich habe es ihm aus der Hand genommen. Vorsicht, wenn Ihnen was auf die Haut tropft, kriegen Sie Brandblasen. Was ist das? Eine Injektionsspritze. Oder andersherum aufgefasst, eine mechanische Kopie des Beißzeugs der Brillenschlange. Sie verstehen? In dem Augenblick, wo die Gabelzinken ins Fleisch fassen, schießt die Dosis auch schon in die Blutbahn. Ganz einfach. Man muss nur drauf kommen. Wahrscheinlich ist es nach seinen persönlichen Angaben hergestellt. Ganz ohne Zweifel. Er kehrte ans Bett zurück, wo nun nur noch der Malaie und Madame Chauchat anwesend waren. Sie hatten ein Anrecht darauf, dass ich Sie rufen ließ. Es war sehr gütig von Ihnen und Sie haben recht. Wir waren Dutzfreunde. Sie waren bei ihm in seinen letzten Augenblicken? Der Diener benachrichtigte mich, als alles vorüber war. Er war von solchem Format, dass er das Versagen des Gefühls vor dem Leben als kosmische Katastrophe und als Gottesschande empfand. Denn er betrachtete sich als Gottes Hochzeitsorgan, müssen Sie wissen. Er wusste von unserer Torheit? Es war mir nicht möglich, sie ihm abzustreiten, Klavdir. Er hatte sie aus meiner Weigerung erraten, sie in seiner Gegenwart auf die Stirn zu küssen. In diesem Augenblick ist seine Gegenwart eher symbolisch als real. Aber wollen Sie mir erlauben, es jetzt zu tun? Sie rückte kurz den Kopf gegen ihn, die Augen geschlossen, wie mit einem kleinen Wink. Er führte die Lippen an ihre Stirn. Die braunen Tieraugen des malaiischen Dieners überwachten die Szene seitwärts gerollt, sodass sie ihr Weißes zeigten. Zauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. 9. Teil. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000. Hier noch eine Hörspielempfehlung. Thomas Manns Roman Die Geschichten Jakobs erzählt sarkastisch wie humorvoll den mythischen Stoff um den Gründungsvater der 12 Stämme Israels. Und Gott sprach: Ich bin. Ich bin Abirams Herr und Itzraks und der Deine, Jakob. Denn ich will deinen Samen zahlreich machen wie das Staubkorn der Erde und sollst mir ein Gesegneter sein vor allen und innehaben die Tore deiner Feinde. Neben Klugheit und Liebe gehören zu den Grundpfeilern von Dynastien auch Gewalt, Betrug, Verrat, Sex, Eifersucht und Geschwisterzwist. Da schrak Esau zusammen. Er selbst war wirklich verflucht, statt gesegnet und festlich betrogen. Ein Volksspott wie keiner mehr. Verflucht, schrie er, betrogen, betrogen und untertreten. Verflucht. Betrogen und untertreten. Thomas Manns Die Geschichten Jakobs erzählen ausschweifend, was die Bibel verschweigt. Endlich als achteiliges Hörspiel, exklusiv in der ARD-Audiothek.